Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, let's continue with verse 22. Fahren wir mit Vers 22 fort, Where he says, don't you all have homes where you can eat and drink? wo Paulus sagt, habt ihr nicht alle ein Zuhause, wo ihr essen und trinken könnt? Don't you realize that you are showing a superior attitude by humiliating those who have nothing? Merkt ihr nicht, dass ihr eine überlegene Haltung an den Tag legt, indem ihr die erniedrigt, die nichts haben? Are you trying to show contempt or dishonor God's beloved church? Versucht ihr, Gottes geliebte Gemeinde zu verachten, zu schmähen? And then now look what the loving Apostle Paul says. Nun schau, was der liebevolle Apostel Paulus sagt. Only two chapters later, he is the one who says, love is patient. Nur zwei Kapitel später ist er derjenige, der sagt, die Liebe ist geduldig. He's the one who says, love is kind. Er ist derjenige, der sagt, die Liebe ist gütig. He's the one who says, if you don't show love, you're nothing. Er ist derjenige, der sagt, wenn du keine Liebe hast, bist du nichts. Look what he says now. Schau, was er jetzt sagt. How should I address this properly? Wie soll ich das angemessen ansprechen? If you're looking for my approval, you won't find it. Wenn ihr meine Zustimmung sucht, werdet ihr sie nicht finden. I really like that. I'll tell you why I like it. Das gefällt mir sehr und ich sage dir warum. Because Paul did not write that because he was upset by angry with the people. Paulus hat das nicht geschrieben, weil er verärgert oder wütend auf die Menschen war. Paul wrote it because he lived love. Paulus schrieb es, weil er Liebe lebte. So many people think political correctness is love. So viele Menschen denken, dass politische Korrektheit Liebe ist. It's not love. Das ist keine Liebe. Paul needed to address this because he loved the people in Corinth. Paulus musste das ansprechen, weil er die Menschen in Korinth liebte. See, true love will always position itself. Wahre Liebe positioniert sich immer. I have said this example many times. Ich habe dieses Beispiel schon oft erwähnt. If I walk into my house Wenn ich in mein Haus komme and Debbie is being raped, und Debbie wird gerade vergewaltigt, do I have to love the enemy? muss ich dann den Feind lieben? Yes, I do. Ja, das muss ich. I'm obliged to love the enemy. Ich bin verpflichtet, den Feind zu lieben. So what does that look like in this situation? Wie sieht das in dieser Situation aus? Oh, you evil person, I love you, so just keep doing what you're doing. Oh, du böse Mensch, ich liebe dich, also mach einfach weiter. That's not love, and I'll tell you why. Das ist keine Liebe und ich sage dir warum. Because how do you explain that you love your wife if you allow this to happen? Denn wie willst du erklären, dass du deine Frau liebst, wenn du das zulässt? Love always positions itself on the behalf of the weak. Die Liebe stellt sich immer auf die Seite der Schwachen. If you study throughout the Old Testament, Wenn du das Alte Testament studierst, you will find that God doesn't hate the sinner, even though it says it in the Bible that he does. findest du heraus, dass Gott die Sünde nicht hasst, obwohl es in der Bibel steht, dass er das tut. You know, people have taken that statement out of the psalm and say, you see, God hates the sinner. Die Menschen haben diese Aussage aus den Psalmen herausgenommen und sagen, siehst du, Gott hasst den Sünder. But I don't believe that. Aber das glaube ich nicht. Because if I would believe that, that would mean there are two different gods. Denn wenn ich das glauben würde, würde das bedeuten, dass es zwei verschiedene Götter gibt. The God in the New Testament who even lets his son die for the sinners. Der Gott im Neuen Testament, der sogar seinen Sohn für die Sünde sterben ließ. Who God who says, I love the world and the world were all sinners. Dieser Gott sagt, ich liebe die Welt und die Welt waren allesamt Sünder. God didn't say he hates the sinners. It was an angry psalmist who wrote that. Gott hat nicht gesagt, dass er Sünder hasst. Das hat ein zorniger Psalmist geschrieben. God is love. Gott ist Liebe. So when God positions himself against the sinner, Wenn Gott sich gegen den Sünder positioniert, he does it because out of love. tut er dies aus Liebe. Because the sinner in his sin is destroying the object of God's love. Denn der Sünder zerstört mit seiner Sünde das Objekt der Liebe Gottes. And love is positioning itself. Liebe positioniert sich. And here we see the Apostle Paul, he is positioning himself on behalf of the weak. Hier sehen wir, dass der Apostel Paulus sich für die Schwachen einsetzt. Remember what he just said. Erinnere dich, was er gerade gesagt hat. There are some who don't have anything and you are dishonoring these people. Es gibt einige Leute, die nichts haben und ihr ehrt diese Leute nicht. See, the moment Paul would have ignored and would have said, I love you people in Corinth, you're just wonderful people, just keep doing what you're doing. Wenn Paulus das ignoriert hätte und gesagt hätte, ich liebe euch in Korinth, ihr seid wunderbare Menschen, macht einfach so weiter wie bisher. Paul would have not positioned himself on the side of the weak and the needy. Hätte er sich nicht auf die Seite der Schwachen und Bedürftigen gestellt. Love will always do that. Die Liebe macht das immer. Now comes the beautiful 23rd verse that I've preached for 40 years or more. Jetzt kommt der schöne Vers 23, den ich seit 40 oder mehr Jahren predige. I have handed down to you what came to me by direct revelation from the Lord himself. Ich habe euch weitergegeben, was mir durch direkte Offenbarung von dem Herrn selbst übermittelt wurde. Paul understood the communion better than anybody else. Paulus verstand das Abendmahl besser als jeder andere. Because Jesus, by revelation, explained it to him. Weil Jesus es ihm durch Offenbarung erklärte. He didn't explain it to Peter, to John, to James. Er hat es weder Petrus noch Johannes oder Jakobus erklärt. He simply took bread and wine as they were eating a meal. Jesus nahm einfach Brot und Wein, als sie aßen. And he said, "This is my body broken for you." Und sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. They didn't know yet what that meant. Sie wussten noch nicht, was das bedeutete. Because his body wasn't yet broken. Denn sein Leib war noch nicht gebrochen. Remember, they even doubted that he would resurrect. Vergiss nicht, dass sie sogar daran zweifelten, dass er auferstehen würde. If you carefully study John 13 to John 17, you will understand that they did not have that revelation. Wenn du Johannes Kapitel 13 bis 17 genau studierst, verstehst du, dass sie diese Offenbarung noch nicht hatten. But Paul got it after Jesus already ascended to heaven. Paulus bekam sie, nachdem Jesus bereits in den Himmel aufgefahren war. Do you remember how Paul got saved? Weißt du noch, wie Paulus gerettet wurde? A light from heaven and a voice. Ein Licht vom Himmel und eine Stimme. Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? He said, who are you? Er antwortete, wer bist du? I'm Jesus. Ich bin Jesus. So Paul got his revelation directly from Jesus, not from anybody else. Paulus erhielt seine Offenbarung direkt von Jesus und nicht von irgendjemand anderem. Now the Bible doesn't tell us when all this happened. Die Bibel sagt uns nicht, wann das alles passiert ist. The Bible teachers and the theologians, they seem to agree. Die Bibellehrer und Theologen scheinen sich einig zu sein. That soon after the conversion of Paul, dass Paulus kurz nach seiner Bekehrung he was in the Arabian desert. In der arabischen Wüste war. Now there are different opinions for how many years he was there. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie viele Jahre er dort war. But they seem to agree that at that time he just had encounter after encounter after encounter with Jesus himself. Aber sie scheinen sich einig zu sein, dass er in dieser Zeit eine Begegnung nach der anderen mit Jesus selbst hatte. And that's where Jesus taught him all of these things. Dort hat Jesus ihn alle diese Dinge gelehrt. One thing I want you to pay close attention to. Ich möchte, dass du auf eine Sache genau achtest. Everything that Paul teaches about the Lord's Supper, alles, was Paulus über das Abendmahl lehrt, he didn't get it by studying the Old Testament. Hat er nicht durch das Studium des Alten Testaments gelernt. He got it by direct revelation from Jesus. Er hat es durch direkte Offenbarung von Jesus erhalten. So I think you better listen carefully. Wir sollten also genau zuhören. See you tomorrow. Bis morgen.